Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Meine Damen und Herren, vom Ich möchte ich sprechen, von seinem Aufenthalt in der Dichtung, also von den Angelegenheiten des Menschen in der Dichtung, sofern er vorgeht mit einem Ich oder seinem Ich oder sich hinter dem Ich verbirgt. Wir leben in der verfassungsmäßig garantierten Freiheit der Nachrichten und der Gedanken. Wir haben keine staatlich gelenkte Zensur. Trotzdem hat der Rundfunk die Frage des Zweifels gestellt. Werden wir richtig informiert? Kultur heißt so viel wie Pflege von dem lateinischen cholera und zwar bedeutet, wie vielen von Ihnen gegenwärtig ist, dieses cholera ja ursprünglich die Tätigkeit des Landmannes, des Agricola, also ein bestimmtes Verhältnis zur Natur, die Pflege der Natur. Bitte aufs Mikrofon sprechen. Aha, ins Mikrofon sprechen. Also allen, man soll immer allen dienen. Ich kann nicht ins Mikrofon sprechen, denken, sie anschauen, das ist unmöglich. Ich ignoriere die Nicht-Daseienden, nämlich die nur durch die Technik Präsenten und bleibe also bei der leiblichen Präsenz, bei ihrem leiblichen Gegenwart und das Mikrofon mag machen, was es will. Ingeborg Bachmann, Karl Jaspers, Theodor W. Adorno und ein namenloser Intellektueller. Ausschnitte aus den Archiven des Radio-Essay im Südwestrundfunk. Am Mikrofon begrüßt sie Barbara Schäfer. Die Geschichte des Radio-Essays in Deutschland ist eine besondere. In den Nachkriegsjahren wurden die Rundfunkanstalten der heutigen ARD gegründet. Unter der Aufsicht der Alliierten entstanden Kulturprogramme, die unter anderem den Intellektuellen eine Stimme geben wollten, die im Nationalsozialismus verboten waren. Auch war das Bedürfnis groß, die Gründungsdebatten der Republik abzubilden und für alle hörbar und öffentlich zu diskutieren. Der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks löste die Re-Education der Siegermächte ab. So machten die Nachtprogramme, Funkuniversitäten, Abendstudios und Nachtstudios auf, mit Sendezeiten um 22 Uhr und später. Die ersten begannen 1948 im Bayerischen Rundfunk unter Gerhard Czesny und unter Alfred Andersch im Hessischen Rundfunk, der 6 Jahre später zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart wechseln sollte, um dort 1955 den Radio-Essay zu begründen. All diese Kulturprogramme schrieben Geschichte. Sie nahmen Radioexperimente aus der Vorkriegszeit wieder auf, probierten demokratische Roundtable-Gespräche und erfanden die bis heute gültigen radiophonen Formen Feature, Hörspiel, Radiopoesie, Kulturkritik. Kurz, sie wurden zu einem Markenzeichen der intellektuellen Republik und prägten das geistige Klima, das der nach Deutschland remigrierte Theodor W. Adorno wahrnahm. Nach der geistigen Dürre des Dritten Reiches erlebe man überall eine Auferstehung der Kultur in Deutschland. Zu den Autoren der Radioessayistik zählten alle, die als Schriftsteller und Philosophen einen Namen hatten. Das auch, weil die Sender selbstbewusst einen mäzenatischen Auftrag wahrnahmen und vielen Intellektuellen einen Lebensunterhalt garantierten. Alfred Andersch fand im Stuttgarter SDR für diese Versuchsanordnung das Motto »Die große Kulturmaschine Funk«. Man stellte Gottfried Benn, Sigmund Freud, Martin Heidegger und Franz Kafka vor, den französischen Existenzialismus und die neue amerikanische Literatur. Als Verstärkung für sein Team holte er als Redaktionsassistenten Hans-Magnus Enzensberger und Martin Walser als Regisseur. Ingeborg Bachmann, Wolfgang Köppen, Arno Schmidt, Max Frisch, Margret Boveri, Heinrich Böll und Max Bense gaben sich die Studiotür in die Hand. 1959 übergab Andersch seinen Radio-Essay an den jungen Schriftsteller Helmut Heißenbüttel, der sogleich die Frage stellte, was sollen wir senden? Und der das komplexe Kulturprogramm bis 1981 leitete. Am 12. Juli feiert der Radio-Essay im heutigen SWR seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass fand ein Symposium im Stuttgarter Literaturhaus statt mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern des Essays und der Unterstützung des Deutschlandfunks und des Bayerischen Rundfunks. Aufgezeichnet von dort hören Sie jetzt ein Podiumsgespräch unter dem Motto »Welche Essays braucht das Land?« Die beiden Berliner Verleger Tom Lamberti und Andreas Rötzer von Merve und Mattes und Seitz bieten dem Essay an sich ein ganz besonderes Forum in ihrem Verlagsprogramm. Der Merve Verlag, gegründet 1970, machte die französische Philosophie in den 80er Jahren in Deutschland bekannt. Foucaults Dispositive der Macht und Deleuze und Guattaris Rhizom und Paul Virilios Ästhetik des Verschwindens sind noch heute wichtige Titel im Programm. Matthes und Seitz, seit seiner Gründung 1977 mit Editionen von Antonin Artaud, Georges Bataille, Michel Leiris oder Desart befasst, setzte auch nach seiner Neugründung 2004 die verlegerische Tradition in individuellen Theoriereihen und mit prägenden Autoren der Moderne fort. Meine Damen und Herren, der Essay ist ein hybrides Wesen, eine Mischform und der Wortbedeutung und Herkunft nach ein Versuch. Die Literatur beansprucht ihn für sich als Form, der Film, die Fotografie, auch die Wissenschaft, die Politik, die Philosophie oder die Soziologie, ganz zu schweigen vom Radio-Essay, der in all dem seine eigene Linie zwischen all diesem sucht. Doch einige Verlage in der Verlagslandschaft in Deutschland scheren sich nicht um diese Zuordnung und bieten dem Essay an sich ein ganz besonderes Forum, darunter eben der Merve Verlag und der Verlag Matthes und Seitz Berlin. Und Anlass darüber zu sprechen, bietet uns eben dieses Radio-Essay-Symposium hier in Stuttgart im Literaturhaus. Andreas Rötzer, für die 10-jährige Feier der Verlagsgründung letztes Jahr gab es allerorten einhelliges Lob für dieses tolle Verlagsprogramm des Matthes und Seitz Verlags, dass die Naturkunden sind ein Renner, das Sachbuchprogramm, die Reihe Fröhliche Wissenschaft, die Gegenwartsliteratur, deutsche und französische ist eine wichtige Säule der Verlagsarbeit, die Batterien. Ein wirklich einhelliges Lob für so ein engagiertes intellektuelles Programm, das, wie Sie schon mal bei den Kollegen in Deutschlandradio Kultur betont haben, niemanden ausschließen will. Fröhliche Wissenschaft, das sind kürzere Essays zu verschiedenen Themen von klassischen und neuen Autoren. Was hat in Ihrem Verlag das Label Essay verdient? Im Grunde ist ja ein Essay eine ergebnisoffene Textform. Das heißt, eine Textform, die sich dem Leser und bestimmten Gegenständen, verschiedenen Gegenständen öffnet und zum Denken anregt. Und das macht für mich ein Essay aus. Also, dass er keine abgeschlossene Meinung abbildet, sondern etwas sozusagen anbietet, eine Meinung anbietet oder etwas ins Spiel setzt, womit der Leser dann selbst weiterarbeiten und weiterdenken kann. Und das ist auch der Anspruch, den wir in der Fröhlichen Wissenschaft stellen, Texte zu verlegen, die zum Denken anregen. Das ist ja ein sehr schmales Bändchen jeweils, ein hochformatiges, passt in jede Tasche. Und irgendjemand hat auch mal gesagt, nicht in jeden Kopf, aber in jede Tasche. Nicht in jeden Kopf, genau. Aber wie, also in all diesen auch Sachgebieten, in denen man sich auskennen muss, wie schafft man das, sich in all diesen Gebieten so auszukennen, dass man dieser Essayistik, die da angeboten wird, auch tatsächlich Folge leisten kann? Im Grunde ist die ganze Programmleitung oder Programmgestaltung ein sich entlanghangeln an den eigenen Interessen, die sich ja permanent ändern, und ein Interesse, das sich losgelöst hat von der akademischen Beschäftigung, sondern eine freie Beschäftigung mit den jeweiligen Gegenständen erfordert. Und das liegt mir auch eher und das bildet sich im Programm ab. Und das kann sich auch mal ändern, weil das ist biografisch bedingt, das ist ökonomisch bedingt, das ist ein im Grunde Programmfluss, der ständig in Bewegung ist. Und für mich ist jedes Buch und vor allen Dingen jede Fröhliche Wissenschaft sowas wie ein kleines Uniseminar. Also der Anlass, sich mit etwas zu beschäftigen, worüber man sich vorher nicht so gut ausgekannt hat. Kommt die Wissenschaft fröhlich zu Ihnen oder schreiten Sie auf die Wissenschaft zu? Es kommt beides vor. Also, dass man ein bestimmtes Feld oder dass man auf ein Themengebiet wie jetzt Natur, Ökologie oder Technik, Digitales zum Beispiel, stößt und dann recherchiert und schaut, da ist eine Frage offen, die würde ich gerne behandelt wissen, und dann geht man auf einen Autor zu. Andererseits hat diese Reihe auch schon eine relativ große Strahlkraft, sodass viele Autoren zu uns kommen. Und dann ist natürlich auch die große, also etwa die Hälfte der Titel sind Übersetzungen aus dem Französischen, Russischen, also aus vielen Sprachen. Und da suchen wir natürlich aktiv. In den Verlagen anderer Länder. In den Verlagen anderer, aus anderen Sprachen, genau. Und versuchen dann unsere Themengebiete zu arrondieren sozusagen. Tom Lamberti, auch im Merve Verlag ist das Spektrum groß, um nicht zu sagen riesig. Es gibt ein wunderbares optischen Eindruck, wenn man auf die Webseite des Merve Verlags geht, sind so ganz schlicht Merve-like die Titel in schwarz-weiß, die Autoren und Titel. Aber dann gibt es je nach Sach- und Fachgebieten bunte Fäden. Die Briefmarkensammlung. Ja. Genau, die so von hellpink bis, bis dunkelblau bunte Fäden um die einzelnen Titel spinnen. Und manche der Titel sind dann von so vielen bunten Fäden umgarnt, dass man wirklich denkt, wenn ich das lese, werde ich Universal-Genie. Das Buch, was die meisten bunten Fäden hat, ist wirklich auch mit dem Titel schon 1000 Plateaus. Das ist auch dann nicht mehr einordnenbar. Das ist ja auch ein hilfloser Versuch sozusagen dieser Kategorisierung, der eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Also Design, Architektur, Kunst bis Politik, Strukturalismus, Poststrukturalismus. Nee, das auf keinen Fall. Also das ist Asien dabei oder sowas oder Architektur. Trotzdem, wenn man dann selber draufklickt, ist man ja auch mal selber verblüfft sozusagen, was da eigentlich auftaucht. Und am interessantesten sind eigentlich für mich, nee, das stimmt nicht, das kann ich nicht sagen. Die Mischformen sind interessant, aber die reineren sozusagen thematischen Beschäftigungen sind genauso interessant. Und mir geht es da ähnlich wie Andreas, glaube ich. Das sind so hybride Formen, an die man sich ranschleicht. Bevor wir das Formale vertiefen, muss ich wissen, das gehört eigentlich auch zu den Formalien. Sie haben vom Merve den Verlag gestrichen. Ist das richtig? Das heißt nur noch Merve. Verlag ist durchgestrichen. Ja, das heißt eben Merve durchgestrichen Verlag. Ja, so müsste man es eigentlich wahrscheinlich sagen. Warum? Ja. Geht eigentlich auf den Text zurück von Tikkun in dem Band Grundbausteine einer Theorie des jungen Mädchens, wo Tikkun aber so programmatisch in dem Opener, im Disclaimer sagt, kein Verlag werden, Bücher machen, Bücher distribuieren. Also ist im Grunde nochmal ein Versuch zu signalisieren, dass es sich bei Merve tatsächlich auch nicht um einen Verlag handelt. Am besten sind immer die Anrufe, wenn die Leute sagen, können Sie mich mal mit dem, ich weiß nicht, mit der Pressestelle oder sowas. Und es gibt nur Sie Personen. Und Elisa Barth, dann antworten können. Und manchmal ist da Prakti dran. Oder die Praktikantin. Was ich eigentlich mit dieser Frage bezwecken wollte, ist, wenn Verlag kein Begriff mehr ist, ist denn Essay bei Ihnen noch ein Begriff zur Sortierung oder ist das aus der Mode? Ist für uns selber, also für mich ist das kein wichtiger Arbeitsbegriff, um ehrlich zu sein, wobei benutzen wir den eigentlich so im Alltag eigentlich eher nicht. Trotzdem, wenn dann manchmal Leute kommen, die sag ich mal, einen Roman anbieten oder ein Theaterstück oder so, dann sagt man, nee, wir sind doch eher sozusagen in der Essayistik unterwegs. Aber das ist, ich würde sagen, auch ein bisschen eine Ausrede. Die Leserinnen und Leser, die Abnehmer ihrer Verlagsangebote, wer und wie viele interessieren sich überhaupt für Theorie, Überlegung und Abhandlung? Können Sie uns dazu was sagen, Herr Rötzer? Also es ist sicherlich weniger als in den 60er, 70er, 80er Jahren, die uns wie eine Traumzeit eigentlich erscheint. Also wenn man dann nachrechnet und hört, dass die STW sich im Abonnement 10.000 Mal verkauft hat und davon erschienen Tausende von Bände, ich weiß nicht wie viel. Und heute können wir von solchen Zahlen nur noch träumen. Und ich würde mal sagen, das hat sich auf ein Zehntel reduziert. Wenn man gut ist, verkauft man über 1.000 und wenn man Pech hat, dann bleibt es unter 500 bei den schwierigeren Titeln. Aber es ist eigentlich doch noch eine relativ konstante Leserschaft, finde ich. Und im Merve Verlag, da gibt es die großen Publikumsrenner, die den Merve Verlag berühmt gemacht haben, immer noch im Angebot, genauso wie ganz junge Theorie, aber ja, aber auch das ist ja sozusagen die Backlist muss bleiben. Die Backlist ist eben keine Backlist, sondern es ist immer auch die Frontlist. Ich würde das nicht unterscheiden. Ich finde es auch immer schade, dass eigentlich zum Beispiel die Kritik immer auf die Neuigkeiten giert. Und ab und zu, dann gibt es eine Neuübersetzung jetzt von Moby Dick oder sowas, dann kommt das nochmal ins Gespräch oder sowas. Aber eigentlich fände ich es auch schön, wenn man das sozusagen einfach mal wieder ans Regal geht, den alten, ich weiß nicht was, Rhizom rauszieht und sagt, ja, das bespreche ich jetzt mal. Das ist einfach ein geiles Buch und das hat nicht an Relevanz verloren. Und bloß weil das schon 30 Jahre auf dem Markt ist und im Antiquariat zu kriegen ist, ist das ja kein schlechtes Buch. Fehlt mir manchmal so ein bisschen, also ich sehe das nicht sozusagen so chronologisch in so einer linearen Abfolge, sondern für mich ist sozusagen das Programm, auch so wie es im Verlag steht, eigentlich immer nicht omni, aber sozusagen synchron präsent, würde ich sagen. Zu den Auflagen vielleicht nochmal, wenn ich da ganz kurz was anheben will, weil Andreas das gerade gesagt hat, unter 500 ist schlecht, über 1000 ist gut, das würde ich auch so sagen. Aber natürlich, und meinte das auch gut im ökonomischen Sinne. Ansonsten ist das eigentlich auch, glaube ich, bei uns auch, dass man Geduld haben muss eigentlich. Wir machen einen Titel, der verkauft sich im ersten Jahr 300 Mal. Dann ist 3 Jahre so, dass man denkt, makulieren oder nicht. Und auf einmal funktioniert es dann und die erste Auflage ist weg und man überlegt, ob man einen Nachdruck macht oder sowas. Ja, ich glaub eben auch, dass eine verlegerische Tugend Hartnäckigkeit ist. Also wenn man von einem Autor oder von einem bestimmten Gegenstand im Thema überzeugt ist, dass man eben dranbleibt und das eben auch die Backlist pflegt und diese Bücher immer wieder bringt und ins Gedächtnis ruft. Mhm. Dazu wollte ich ohnehin fragen, auf der Website von Mattes Seitz Berlin kann man das Zitat Individualität, Freiheit, Revolte waren stets die Grundsäulen des Verlags lesen, die Freiheit hochhalten, Haltung zeigen, ist das eine, was diesem Zitat entsprechen würde aus Ihrer Sicht, sonst hätten Sie es dort nicht hingestellt. Auf der anderen Seite haben Sie auch mal betont, Sie sehen den Vorteil des Verlags darin, auch frei von Ideologie zu sein. Wie ist es denn zum Beispiel so, dass ganz konkret, wenn Sie einen Essay von Daniele Giglioli veröffentlichen über Opfer, die Opferfalle, das behandelt die Liste der Opfergruppen, die immer länger wird, Opferrolle in der gesellschaftlichen Diskussion und so weiter und so fort, dass man damit eine politische Trumpfkarte entwickelt hat. Das ist ein provokanter Debattenanstoß, so preisen Sie es selber an, aber nimmt ein Verlag damit in Kauf, in der falschen Ecke gelesen und womöglich missverstanden und fehlgefeiert zu werden? Na, es kommt darauf an, in welchem Kontext das Buch erscheint. Und in der Verlagsarbeit geht es uns auch darum, sozusagen die Kehrseite des Mainstreams zu zeigen. Und es gibt halt Gegenstände wie zum Beispiel das Opfer, über das sich eigentlich jeder einig ist. Und es ist auch gut, dass sich jeder darüber einig ist. Nur es muss einer auch sagen, dass das vielleicht doch noch etwas gibt, was die Sache komplexer macht. Und dass es eben sowas wie eine Opferfalle gibt. Und das interessiert mich dann eigentlich, sozusagen Einigkeiten zu zerstören und so ein bisschen Sand in das Meinungsgetriebe zu geben. Und dieses Meinungsspektrum bilden wir aber auch im Verlag selbst ab. Also es gibt bei uns Bücher von Julien, es gibt aber bei uns auch ein Buch gegen François Julien. Also es geht mir im Verlagsprogramm auch darum, einen Diskursraum zu öffnen, der eben auch verschiedene Meinungen zulässt. Das ist sozusagen, im Grunde ist der Verlag selbst ein großer Essay. Also weil er Widersprüchlichkeiten zulässt, auch Aporien offen lässt. Und das zeichnet einen guten Essay aus, aber das zeichnet eben auch das Verlagsprogramm aus. Und keine Programmatik haben? Das ist auch etwas, mit dem Sie etwas anfangen können, Tom Lamberti. Ja, Programmatik hat man immer ex post. Also wenn man dann zurückguckt, dann denkt man sich, ha, das haben wir aber toll gemacht. Wobei, ich muss einschränkend sagen, wir haben es jetzt mal versucht mit der Programmatik zum unaussprechlichen Akzelerationismus was zu machen und sind gar nicht so schlecht damit gefahren bisher. Ich glaube auch dadurch, dass das Wort so schwer auszusprechen ist, behält man es dann umso besser und es lässt sich leicht googeln. Man hat es lieber als Buch als Radiosendung auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich gemacht und genau dazu wollte ich auch etwas von Ihnen wissen. Die Akzelerationisten umarmen Avanesian, veröffentlichen im Moment sehr viel im Merve Verlag. Eine philosophische Richtung, die als Eigenauftrag den Kapitalismus mit kapitalistischen Mitteln an die Wand fahren lassen will. Das ist sehr hoch gehängt, ja. Wenn man dann genauer nachfragt, erfährt man viel über Science-Fiction-Kultur, über Dinge, die gelesen wurden, über Umsetzungen erfährt man wenig. Nee, man kriegt nichts raus. Ja. Hochgehandelt wird das Ganze in Kunst. Hochschulen, als Kunsttheorie. Und Sie haben vor nicht allzu langer Zeit mal in der Taz gesagt, dass Sie rauskommen wollen aus der Kunsttheorie-Ecke, in die Merve gegangen ist in den 1980er Jahren. Ist das nicht genau wieder die Richtung, die sich da bestätigt, dass man dort am meisten realisieren kann? Ich werde den Teufel tun und der Kunst erzählen, was sie lesen soll oder nicht lesen soll, sondern Kunst machen vor allen Dingen. Wenn sie dann dazu lesen, ist das alles in Ordnung. Der Satz war eher so gemeint, dass ich das Gefühl habe, ich würde mir wünschen, dass Theorie sozusagen insgesamt aus diesem bisschen Reservat der Kunst und reinen Kultur rauskommt, wieder in ein was Und da ticke ich vielleicht ein bisschen anders als, obwohl das, nee, stimmt nicht. Ich wäre gern Mainstream, ja? Um mich dann sofort daraus wieder zu verabschieden. Aber trotzdem, einer unserer Titel heißt eben entsprechend Dreaming the Mainstream von Marc von Schlegel. Und ja klar, wäre man gerne Mainstream oder wäre ich gerne Mainstream oder wäre, fände ich es gut, wenn unsere Bücher Mainstream wären. Dass das nicht der Fall ist, hängt zum Teil aber auch damit zusammen, dass das sozusagen in der Kunstecke zu einem, ich sag mal, mehr oder weniger autoreferenziellen Diskurs geführt hat. Der ist nicht wirklich interessant und dockt nicht genug an andere Sachen. Und da sind die Akzelerationisten ein willkommenes Beispiel, um erstmal zu zeigen, wie man politisch agieren könnte, aber durchaus auch mit künstlerischen Mitteln agieren könnte und wie man, ich sag mal, vielleicht auch wieder ein bisschen Affekt im portiert in sowas wie Theorie, dass das nicht gleich ganz so trocken ist. Dabei nehme ich nicht nur in Kauf, sondern das will ich auch sozusagen, dass man eben nicht gleich mit Lösungen hantiert in solchen Texten, sondern erstmal tatsächlich so ein bisschen die Türen aufstößt. Und nicht nur die Türen aufstößt, sondern auch so ein bisschen sich selber vielleicht nochmal vorstellt, wie notwendig Theorie ist. Zizek hat das vor 2-3 Jahren gesagt in einem Interview mit Al Jazeera, als es losging in Ägypten sozusagen, gesagt, gucken Sie sich diese Situation an, nichts ist notwendiger jetzt sozusagen, als mit Theorie zu arbeiten in so einem Kontext. Sonst kann ich dieses Moment eigentlich nicht stabilisieren. Kein Widerspruch auf der Seite von Andreas Rötzner, natürlich nicht. Bei den Akzelerationisten fällt auch auf, dass es irgendwie auch eine Jungstheorie ist. Und nee, da gibt es ja jetzt ja, okay. Die Frauen. Aber ganz wenige. Ja. Oh. Und damit sind wir auch bei einem Thema des Essays, leider. Die Taz mahnte in diesem Jahr bei der Veröffentlichung der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse Sachbuch-Essayistik 2015. 400 Titel aus 115 Verlagen, keine einzige Autorin nominiert. Und seit 2005, seit es diesen Preis gibt, nur einmal ist er an Irina Liebmann gegangen. Ist das ein Beispiel für die Marktsparte überhaupt? Ist die Essayistik, die Abhandlung, der freie Gedanke ein männliches Genre, wie zum Beispiel auch die Science Fiction? Herr Rötzer. Na, bevor ich mich da jetzt in Nesseln setze, muss ich nochmal nachdenken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, sagen wir, ein männlich dominiertes Genre ist. Es muss kein männliches Genre sein, aber von den eingesandten Manuskripten, die wir bekommen, sind etwa 90% von Männern. Es kann auch sein, dass wir ein Männerverlag sind, aber wir suchen tatsächlich gute weibliche Essayistinnen, aber das ist selten. Ja, ich habe ja extra, weil wir im Radio sind, ein Buch mitgebracht, was ich in die Kamera halten wollte. Jetzt kommen wir nicht dran. Das kommen wir nicht dran, ohne hier irgendwie den radiophonen Raum. Helm aus Flocks. Helm aus Flocks. Und das ist, danke, das ist sehr nett. Um einfach auch mal das ist auch kein Essay in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich sozusagen, was aus meiner Sicht aber vielleicht so ein bisschen eine Zukunft des Essay auch sein könnte. Und da sind mit dabei Monika Rink, die heute auch hier ist, und Ann Cotton ist dabei. Dann noch 3 Typen. Es hätte aber noch Sabine Scho dabei sein können. Irgendwie, dann hätten wir so Pari hingekriegt. Ja und nein, klar, die Frage ist immer wichtig. Und das ist sozusagen die Frage nach der Quote und die Frage nach Gender. Für mich ist interessanter letzten Endes, mich inzwischen, soweit sind wir dann doch schon, mich sozusagen eigentlich so der Frage nach der Transgender-Frage darzustellen. Und da habe ich das Gefühl, dass die Taz dann nochmal so alte Grabenkrämpfe weiterkämpfen will. Und hochhält. Und hochhält, ja. Also eigentlich sozusagen, also ich mache die Erfahrungen ähnlich im Radio-Essay. Es gibt wesentlich mehr Angebote männlicher Essayisten. Und ich habe auch das Gefühl, man muss es einfach dann auch weiblich definieren und das als Essayistik erklären. Wozu ist es ein Hybridwesen, wenn man das nicht machen kann? Aber Sie würden das auch erstmal unterschreiben, dass die Angebotslage... Rein empirisch, ja. Die Angebotslage ist männlich dominiert. Es gibt noch eine Frage, die ich unbedingt stellen möchte. Und zwar hat Merkur-Herausgeber Christian Demand im letzten oder vorletzten Merkur geschrieben, dass sie auf das monothematische Sonderheft des Merkur in Zukunft verzichten werden, das immer einmal im Jahr herauskam als Doppelausgabe für 2 Hefte. Und ich zitiere ihn dazu, weil es eine inflationäre Vermehrung kulturwissenschaftlicher Herausgeberbände sowie die steigende Zahl der kleinen Verlage gibt, die mit themengebundenen Essay-Sammlungen auf den Markt drängen. Das interessiert mich jetzt bei Ihnen beiden. Können Sie das bestätigen? Gibt es diese Inflation? Und was bedeutet das für Sie in Ihren beiden nicht allzu großen, aber auch nicht ganz kleinen Verlagen. Das ist horrös. Also insbesondere sozusagen, was da auf dem, sag mal, semi-akademischen Markt passiert, wo gut durchfinanzierte Symposienbände zu, ich Gott weiß, was für Themen rauskommen. In der Regel, wenn man dann reinguckt, stellt man fest, okay, eine, vielleicht zwei von den Sachen hätten mich interessiert. Ich lege dann doch nochmal 25,90 hin für das ganze Ding. Man merkt auch, die Leute gehen ja schon mit dem Versprechen rein, dein Vortrag wird gedruckt. Dann stellt man fest auf dem Symposium, oha, drei waren aber nicht so, dass man die eigentlich irgendwie gedruckt, aber jetzt sind wir schon zu weit. Dann kommt das ganze Ding zusammen. Und natürlich tut uns das weh, weil das ist eine wie soll man sagen, durch und durch finanzierte Angelegenheit, sodass wir eigentlich beschlossen haben, das einfach selber nicht mehr zu machen. Essay-Sammlung, Symposien, Zusammenfassung, solche thematischen Geschichten und so weiter. Wir haben da mal mitgespielt auf dem Feld, aber wir machen es einfach nicht mehr. Es ist auch nicht mehr interessant für uns. Und das Zweite, was natürlich wirklich ein bisschen, wie soll man das Gefühl hat, so ein bisschen wie die Zeitung, wenn sie immer jammern, dass der Öffentlich-Rechtliche so viel Geld kriegt, dann denkt man natürlich auch, nee, klar, da entsteht natürlich auch ein Markt, der uns durchaus wehtut an einigen Ecken, wo Leute deutlich mehr Geld haben und eben nicht darauf angewiesen sind, dass ich ein Buch letzten Endes seine eigene Finanzierung besorgt. Herr Rötzer? Über die Leser. Ja, Christian Dehmann, glaube ich, richtet sich dagegen diese große Flut von druckkostenunterstützten Sammelbänden, die aus Symposien heraus entstehen und so. Und das haben wir nie gemacht und vermeiden das auch sehr stark. Also Wert legen auf die Einzelveröffentlichung. Ja, und auf selbst. Auf die Wertschätzung des einzelnen Textes. Ja, genau. Und wenn themengebundene Bücher oder Anthologien, dann selbst induzierte, wo wir dann auch die Autoren auswählen, die Themen stellen und das Ganze zu einem Buch formen. Mhm. Ja, ich will auch will meine eigene Polizei sein. Ja, das ist gut, dass es meint. Ich bin gar nicht sicher, ob wir die Frage, welche Essays braucht das Land, eigentlich beantwortet haben, aber so ist es ja immer. Man entwirft einen Titel monatelang voraus und dann spricht man über ganz andere Dinge. Trotzdem möchte ich noch wissen, wo sehen Sie die Zukunft auch speziell mit Ihren Erfahrungen mit Essays zum digitalen Download? Weil bei Mattes und Seitz gibt es die durchaus. Ja. Zeichnet sich da etwas ab? Wir haben eine Reihe gegründet, die heißt MSEB, Mattes und Seitz E-Book, und da veröffentlichen wir E-Book-only nennen wir das, also Bücher, Texte, die nur als E-Book erscheinen. Das hat eine leicht steigende Zahl an Absätzen, aber im Grunde ist es nicht wirklich relevant, weil es keine Rezeptionsforen gibt, weil es die Leser offenbar dafür nicht in dem Maße gibt, in dem man es braucht. Trotzdem ist es ein relativ attraktives Format, weil man natürlich schnell sein kann, interventionistisch agieren kann, was man als mit Printbüchern, also mit richtigen Büchern, wenn ich das so nennen darf, nicht machen kann. Da ist man erstmal zeitlich natürlich ein bisschen eingeschränkter. Herr Lamberti. Wir haben uns das überlegt und ich habe einfach gesagt, nee, wir wollen als Verlag nicht hin. Ich Blog, aber nicht unter Verlag und nicht unter meinem Namen. Und das ist irgendwie, ich komme mit der Form super klar. Ich finde das Bloggen total auch mit anderen Autoren. Also mit ich blogge heißt ich blogge. Nee, ich schreibe. Okay, also das ist Tom Lamberti als Person. Also wie, was weiß ich, jetzt aus dem Verlagsumfeld Andreas Hiebko seinen Botschaften aus dem Gehäuse da macht. Mhm. Und da einmal im Monat irgendeinen Senf reinstreut in das große Netz. Netztrichter oder sowas. Also als Verlagsangebot von Merve gibt es das nicht, digitaler Essay? Nee, gibt es nicht und wird es, weiß ich nicht, was es geben wird, aber im Moment ist das nicht vorgesehen, weil wir im Moment eigentlich immer noch davon ausgehen, dass die Leute, die bei uns schreiben, tatsächlich mit einem ganz klaren Konzept schreiben, dass das die Form des Buches nachher haben wird. Das kann sich ändern, wenn tatsächlich irgendwann Leute kommen, die sagen, nee, ich schreibe was, das soll aber von vornherein eben nur in so einer Form da sein, dann wird das für mich absolut schlüssig sein an der Stelle. Frage ist, ob ich das noch machen will dann, ob mich diese Art der Arbeit interessiert sozusagen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher im Augenblick. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen.